Lektion 2 Übung K A 1 Beginnen 2 Abwarten 3 Auswählen 4 Unterstreichen 5 Durchstreichen 6 Vortragen 7. Wiederholen. 8. Zurückfahren. 9. Einlegen. 10. Überprüfen. 11. Abholen. 12. Benutzen. 13. Verschieben. 14. Umsteigen. 15. Übernehmen.